werden verschickt, die Preise werden erhöht. Nur mein Geschäft noch, mein glänzendes Programm. Die große Attraktion der letzten Jahre. Laura und Eduard in ihrer großen Szene. Ein ausverkauftes Haus. Ihr letztes Auftreten. Ihr Abschied von der Bühne. Komm mit die Karten zu erlangen. Ach, unsere Freunde. Wie ich hörte, noch immer ungeschieden. Wir sind sehr so bedauern, wir sind hier gut daran. Ein ausverkauftes Haus. dabei. Alles bis jetzt ist besseres gibt jedermann, der Liebe litt. Doch der Freude und Genuss macht das eine nur Verdruss. Die Liebe hat leicht etwas Erotisches, das kaum dazu gehört, das uns betört. Hätte Liebe nichts Erotisches, wer Liebe begehrt. Aber nein, sie hat was Erotisches, das stört. Messalina, Sina, Männer, Text aus China. Weil sich in dem eigenen Land keine Watzgelung mehr fand. Und wenn wir von hier erfahren, dass es 1000 Männer waren, streit bei diesem Lebenslauf was der Gedanke auf. Die Liebe hat leicht etwas Erotisches, das kaum dazu gehört, das uns entfernt. Das stört. Trautes Heiligerlein, wie's nicht nur in der kleinsten Hütte will und glücklich lebend kann. Friedlich wie Zeit und Teile zufrieden wie Polykrates. Auf zu Frühstück, auf zu Frühstück, auf zu Frühstück. Einer Schinken, Butter, Honig. Nimm doch Zucker. Nur 6 Stücke. Geliebt. Und was ist denn dies hier in der Butter? Die Wurst in einem Brief gewickelt. Ein durchaus fremder Kragenknopf. Mein heißgeliebter Eduard. Wer hat sich zwischen uns gewischt? Wer schreibt solch fettbefleckten Brief? Mit wem hast du mich hintergangen? Wer hat mich bei dir ausgestochen? Scheuße! haben wir alle Schulden, können wir zahlen. Die Venus, die Gerichtskosten, den Rechtsanwalt, Herrn Höhmann, Scheidungsgrund haben wir, die Barriere sind da, wir werden geschieden. Auseinander gehen. Geld haben wir, alle Schulden können wir zahlen. Die Venus, die Gerichtskosten, den Rechtsanwalt, Herrn Höhmann. Wir haben uns wieder so gut aneinander gewöhnt. Warum jetzt schon? Bekannter